Laut Meldung der südkoreanischen Internetzeitung Minjungui Sori unternimmt die Kampfgruppe des Generals der 1 der Bauernräte Südkoreas ab 15. November mit Traktoren und Autos den Marsch nach Seoul. Mit den Fahnenlosungen an Maschinen, die unter anderem lauten sofortiger Rücktritt von Bakunhe und Sicherung der Preise der Agrarprodukte, fuhr die Kampfgruppe geteilt in Ost- und Westtruppe ab. Die Bauern sollen nach Durchreise in ganz Südkorea am 25. November in Seoul zusammentreffen und an der Volksgeneralmobilmachung für den Rücktritt von Bakunhe am 26. November teilnehmen.